Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti pi so bhagava arahaṃ samma sambuddho vinja caraṇa sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusānaṃ Bhagavati svakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinyohi ti supatipanno bhagavato savakasango Ujjupatipanno bhagavato savakasango Nyayepatipanno bhagavato savakasango Samichipatipanno bhagavato savakasango Yatidam chattari purisa yugani attha purisa pungala ese bhagavato savakasango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasati Evaṃ buddhaṃ saranthānaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo bhayaṃ vā cambitattaṃ vā lomahamso nahi satīyate. Gestern haben wir gesprochen im Rahmen von Panya Parami über die sieben Sorten von im Geiste machen, durch die der Übende der Yogi realisiert Samatha und auch Vipassana. Und wir haben erklärt, dass Samatha und Vipassana in diesem System, wir basieren uns als Yogacara-Philosophie, sollen nicht gleich, aber auch nicht als getrennte Prozesse betrachtet werden, indem was sehr wichtig ist, was zu verstehen ist, dass alle Unterscheidungen stammen aus dem Geist. Wir haben erklärt, die sieben Sorten von Soheit. Es gibt auch eine von den Sorten ist die Soheit von Unterscheidungen. Alle Unterscheidungen nehmen statt in Geist. Was zu realisieren ist, ist nichts anderes, als dass dieser Geist ist Totalität von unserer Erfahrung. Diese Realisierung von Soheit ist dann in diesem System nichts anderes als die Realisierung von Natur des Geistes. Die Natur des Geistes ist eben nicht zu trennen von Soheit. Also Wir haben erklärt, die vier Objekte, die sind sehr wichtig zu verstehen. Wenn der Meditierende übt Shamatha, man übt, indem er sich an undifferenzierte Bild im Geiste konzentriert. Wenn er übt Vipassana, er konzentriert sich auf differenzierte Bild im Geist, das haben wir erklärt. Wenn er so macht, was geschieht, wenn Realisation stattfindet, er dann realisiert im Sinne von Savaka oder im Sinne von Bodhisattva, er realisiert die Totalität. Die Totalität ist das nichts anderes, was wir erklärt haben, als Yavat Bhavika und Yatha Bhavika. Das heißt, die wahre Natur der Dinge, die man sieht durch differenzierende Geist, das sind die fünf, das ist, was heißt in Pali Jnata Parinya. Erst muss man die Objekte der Weisheit verstehen. Nur dann kann man erfolgreich Vipassana üben. Und die Objekte der Weisheit sind wie gegliedert in Visuddhimagga, auch in anderen buddhistischen Werken, in Abhidharma Kosha genauso, nach den fünf Aggregaten von Existenz, 12 Sphären vor Wahrnehmung, 18 Elementen vor Wahrnehmung, die 22 Fakultäten, die 12 Glieder von der bedingten Entstehung, das ist Jnata Parinya. In diesem Gebiet, wenn man über dieses Gebiet meditiert, nur dann kommen die Einsicht, verschiedene Sorten von Einsicht. Das ist dann die Erfahrung mit dem differenzierten Geist. Wenn man in diese Erfahrung durch die verschiedenen Stufen von Vipassana durchgegangen ist, indem man sich auf Satipatthana basiert, durch Satipatthana-Übung wird man dann imstande sein, tief in die wahre Realität von unserer Erfahrung einzugehen, sie dann betrachten im Sinne von Vergänglichkeit, von Dukkha, von Nicht-Selbst und von Leerheit, indem alle diese Vorgänge keinem Selbst gehören, sind sie vollkommen leer. Das ist zu verstehen. Und indem man das unmittelbar realisiert hat, dann realisiert man auch die Totalität von Erfahrung, die alles das einschließt im Sinne von Soheit. Soheit ist die wahre Natur der Dinge. Dass, wenn man die Weisheitsgebiet zusammen mit Soheit erfahren hat, dann ist man gekommen zu der, sagen wir, zu Totalität der Realität. Mehr gibt es nicht. Was bleibt nur dann übrig, ist dann das vollkommen zu realisieren. Für einen Bodhisattva dann im Sinne von Allwissen für einen Arahat dann im Sinne von Nirvana. Jetzt, wir haben schon erklärt, dass die sieben Sorten von in Geiste machen. Was unterscheidet sich von in Weisheit Parami ist, dass der Bodhisattva, wie wir schon gesagt haben, er muss nicht nur Nirvana bemeistern, sondern er bemüht sich, alle Ebenen von Realität zu bemeistern. Das ist seine Weisheit Parami. Realität, Sorten von Realität, die Panya Parami hat auch, so wie alle anderen Paramis, hat auch drei Aspekte. Wir haben schon darüber gesprochen. Was sind die drei Aspekte von Panya Parami? Erster Aspekt ist der Aspekt von Vollkommenheit in Kenntnis von den verschiedenen Stufen von Realität. Nach der Realität kann man sehen, es vier Sorten oder vier Stufen von Realität. Alle diese Stufen von Realität sind zu bemeistern und sind zu verstehen im Sinne von diesem Aspekt von vollkommener Kenntnis von das, was zu erkennen ist. Gneya Tattva. Gneya Tattva. Gneya heißt das, was zu erkennen ist. Tattva ist die Tatsache oder die wahre Element. Und diese Gneya Tattvas, die wahre Elemente von unserer Erfahrung, die wahre Stufen von Realität, gibt es vier. Erste Realität, das der Bodhisattva auch muss studieren und verstehen, indem er nicht nur sich selbst, sondern so wie möglich optimal, dass er erlebt, Realisierung mit allen Wesen zusammen und dann, dass er auch alle Wesen, die sich führen lassen, führen kann. Er muss dann auch erkennen, richtig, wahrheitsgemäß, erste Stufe von Realität, was heißt Loka Siddha. Loka Siddha Realität ist die Realität, die von den Wesen in der Welt als konventionell anerkannt ist, als wahre Realität. Das heißt, was sie als gut betrachten, was sie als schlecht betrachten, was sie als gute Frau, guter Mensch, gute Brahmin, gute Kshatriya, gute Vaishya, gute Shudra und so weiter. Das ist die konventionelle Realität. Was ist gute Gesetz? Was ist nicht gute Gesetz? Was ist der gute Regierung, was ist nicht gute Regierung, auf welche Gesetze ist gute Regierung basiert. Alle diese Sachen sind die Sachen, die in der Welt als Realitäten etabliert sind. Das ist erste Niveau von Realität. Zweiter Niveau von Realität ist Yukti Prasiddha. Yukti Prasiddha, Yukti ist Logik, die Realität, die sich durch Logik etablieren lässt. Indem der Bodhisattva möchte vielen Wesen helfen, er muss sich nach den Regeln von, auch die Regeln von Logik verstehen, wie er die anderen Ansichten mit Logik widerlegt. Damit in der Welt rechte Ansichten herrschen. Das ist dann auch in den Jatakas die praktisch Hauptinhalt von Pragyaparami. Bodhisattva immer bemüht sich, die schlechte Ansichten, die den Wesen schaden, durch Logik zu bekämpfen. Wenn es nicht geht, dann benutzt er die übernatürliche Kräfte und so weiter. Aber erst durch Logik. Dann das ist zweite Niveau von Realität. Dritte Niveau von Realität ist Niveau von Realität, das wir haben gesagt, in Mahayana gibt es zwei wichtige Schulen von Philosophie. Nach Madhyamika, Schule von Philosophie, die Realität von den Arahats und Realität von dem Buddha ist dieselbe Realität, nur die nach der Realisierung die Weisheit oder was heißt im Buddhismus Prishta Labdha Jnana, die Weisheit, das kommt nach der Realisierung, die ist ganz anderes bei den Arahats, große Arahats, ganz anderes bei kleineren Arahats, ganz anderes bei Buddha, ganz anderes bei realisierten Bodhisattvas auch. Also was unterscheidet die Arahats von den Buddhas nach Madhyamika, auch nach im gewissen Sinne auch nach Abhidhamma, ist nicht die Natur der Realität, wie auch erklärt in den Suttas, sondern es ist die Prishta Labdha Jnana, die Weisheit, die kommt, oder das Wissen, das kommt nach der Realisierung. Indem je mehr entwickelt die Paramis, desto mehr Wesen wird man dann imstande auch zu helfen. Das ist wichtig zu verstehen. Nach Yogacara, die versteht Geist als einzige Realität, dann diese Realisierung von Buddha ist komplette Transformation von Bewusstsein. Die Realisation von Arahat ist noch nicht komplette Transformation. Deswegen auch Natur der Realisierung wird als anderes verstanden. Deswegen der Bodhisattva nach Yogacara System muss verstehen vollkommen die Elemente von Realisierung von einem Arahat und sie erklären können, damit er diejenigen die den Shravaka weggehen möchten, ohne Fehler und mit voller Sicherheit führen kann. Aber er muss auch verstehen, die vierte, ein höchste Niveau von Realität, das ist die Realität von Allwissen, allwissenden Buddhas. Diese vier Niveaus von Realität, damit er die Bodhisattvas führen kann zur Vollkommenheit im Paramis, er muss auch vollkommen verstehen. Das sind dann diese vier Niveaus von Realität, die sind erster Aspekt von Pragya Parami oder Panya Parami. Die müssen vollkommen erkannt werden, realisiert werden. Zweiter ist, wenn jemand sich nach Zustand von einem Bodhisattva sehnt, er muss, wie wir schon gesagt haben, er muss die fünf Vidyas, die wir schon erwähnt haben, auch meistern. Außer Adhyatmika Vidya, also außer spirituelle Wissenschaft. Er muss auch meistern Shabda Vidya, er muss meistern die Sprache, Etymologie und so weiter, Grammatik. Die großen Acharyas in der buddhistischen Geschichte, genauso wie in Hinduismus, waren auch sehr gute Grammatiker, sehr gute Dichter, sehr gut. Er muss die Sprache beherrschen. Der Bodhisattva beherrscht auch die Sprache von allen verschiedenen Wesen. Und er kann sich an diese Sprachen erinnern. Sehr wunderschön. Dann er kann mit allen möglichen Wesen ohne Hindernisse kommunizieren. Das ist eine wunderschöne Eigenschaft. Das soll auch ein Bodhisattva lernen. Dann, wir haben schon erklärt, Shabda Vidya, er muss Logik beherrschen. Er muss. Kannst du da noch was dazu sagen, was das bedeutet, Logik beherrschen? Logik beherrschen means die Gesetze von Logik. Was richtige in indischer Logik, was richtige Pramana ist, richtiger Beweis ist, was ein falscher Beweis ist, wie man den Gegner von falsche Ansicht, wie man beweisen kann, dass es falsch ist, durch Disputen, Dialektik. Das ist eine sehr wichtige Wissenschaft in Indien, die noch in der Mahayana sehr ist ein von den Hauptinhalt von Erziehung, ist Dialektik. Dazu gehört Logik. Das ist bei alter indischer Tradition. Die Tibetaner haben sehr gut erhalten. Das ist basiert auf Brahmanas, auf die Wissenschaft von richtigen Beweis. Etwas ähnlich, ja. Dann, wir haben schon gesagt, Medizin. Durch medizinische Kenntnisse kann man auch vielen Wesen helfen. Besonders Medizin hier heißt mentale Medizin. Der muss imstande sein, alle Probleme, Symptome von den Problemen zu verstehen, die Ursachen von den Problemen, dann kann er nur richtige Heilung, Heilung, Heiltechniken anwenden. Meistens sind es aber auch dann mehr spirituelle Heilen als körperliche, aber das kommt dazu. In dem Buddhismus besonders betont, die Krankheiten von Körper und Krankheiten von Geist sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. In den Jatakas, jetzt erzählen wir lieber nicht Geschichten, viele, viele Geschichten, wie unheilbare Krankheiten wurden von den Bodhisattva geheilt. Beispiel? Ein Beispiel, okay. Welches Beispiel ist gut? Okay, Dasanaka Jataka. Der Bodhisattva ist ein Lehrer, bekannter Lehrer. Und der König von dem Land, wo er lehrt, er und sein Purohita, sein Priester, sind sehr, sehr gute Freunde. Und was geschieht in diesem Land? Der liebe Priester, der so guter Freund von dem König ist, verliebt sich in die Königin. Und die Königin verliebt sich in den Priester. Dann was passiert? Weil sie so gute Freunde sind, dann er sagt ihm, okay, lieber Freund, du nimmst du meine Frau für eine Woche? Indem sie so gute Freunde sind, zwischen Freunden, was ist nicht möglich? Dann diese gute Priester, hier ist er schlecht, aber sonst ist er meistens gut, der gute Priester, weil unsere Gefühle trügen uns und machen uns viele, viele Ärger. Für ihn auch machen sie viele Ärger. Dann was macht er? Er kann nicht ohne diese Königin kann er nicht leben. Dann einfach nach einer Woche sie fliehen und gehen weg. Und der König sucht, gute König sucht die Königin. Wo ist die Königin? Weg. Wo ist der Priester? Weg. Was passiert? Herz gebrochen. Wer kann das heilen? Niemand im Lande kann heilen. Alle Ärzte kommen, geben verschiedene Medikamente. Kein Medikament hilft. Der König wird immer schwächer, isst nicht, schläft nicht gut, alle Probleme, die entstehen können, entstehen. Er hat unheilbare Krankheit. Und das ganze Land wird bald in Trauer, wenn es so weitergeht. Dann, wer kann ihn retten? Na, natürlich unsere Bodhisattva. Und wie rettet er ihn? Zu Weisheit Parami muss Upaya da sein. Upaya heißt? Heilmittel. Diese fünf Wissenschaften, die dann, das sind die Hauptinhalt von Upaya als Teil von Weisheit Parami. In der Mahayana-Tradition, Upaya Parami ist eine von den zehn Paramis. In der Theravada-Tradition, Upaya Parami gehört zu Panya Parami. Die sind miteinander sehr eng verbunden. Ohne Upaya, ohne heilende Mittel, kein Weg, auch wenn man Spiritualität beherrscht. Man kann nicht so effektiv vielen, vielen Wesen helfen. Deswegen der zweite Aspekt von Panya als Parami ist, dass man die Wissenschaften lernt, damit man die heilende Mittel sammelt, die Kusala-Mittel sammelt, um den anderen zu helfen. Nur dann wird Panya Parami ohne Defekt und will vollkommen. In dem Sinne, wie vollkommen? In dem Sinne, dass man wird Weisheit benutzen können, um unzähligen Wesen zu helfen und unzählige gute Taten tun, ohne die Früchte von den Taten, ohne an die Früchte von den Taten zu anhaften. Das ist auch Teil von Panya Parami. Indem man an die Früchte von den heilsamen Taten anhaftet, kann man nicht die andere Paramis üben. Richtig. Nur wenn man viele heilsame Taten lernt, viele heilsame Taten zu tun, ohne an die Resultate von den heilsamen Taten anzuhaften, werden die andere Paramis gereinigt. Deswegen ist Panya Parami so wichtig. Solange man anhaftet an Zeichen von dem Objekt, solange man anhaftet an der Täter und der Empfänger von dem Tat, oder wie sagt man? Opfer. Dann die andere Paramis werden nicht gereinigt. Nur durch Panya Parami werden sie vollkommen gereinigt. Deswegen Panya Parami ist die Mutter von allen Paramis. Nur durch Weisheit, wie die Suttas auch lehren, wird man gereinigt. Auch wenn man viele, viele Dana übt, solange man hält an die Taten, an Täter, an Empfänger und so weiter, es wird nicht zu Allwissen führen können. Damit die Paramis zu Allwissen führen können, müssen sie Parinama, was wir am Ende von Vortrag immer machen, muss man die gute Taten, Parinama, wie sagt man? Verdienste. Nein. Teilen. Verdienste teilen. Verdienste teilen. Und Parinama heißt mit Aspiration für Allwissenheit, für Zustand von Buddha. Wenn man ein Shravaka sein möchte, dann Aspiration für Nirvana. Wenn man ein Buddha sein möchte, dann Aspiration für Allwissenheit. Und Das ist nur möglich, die Paramis können nur gereinigt werden, indem man nicht haftet an Früchte von den Paramis, sondern man übertragt zu zwecks Nirvana oder zwecks Allwissen. Das ist wichtig zu verstehen. Nur dann werden die Paramis gereinigt, geläutert und werden ohne Defekt. Wenn Paramis ohne Defekt, das ist dann, nähert sich man zu dem Zustand von Buddha. Das ist eben möglich nur durch konsequente Übung in Pragyaparami. Und wir kommen zurück zu unserer Jataka. Was macht der gute Bodhisattva? Der größte Arzt. Er weiß gleich, wo das Problem steckt. Und er weiß auch, dass dies ist sehr sensitiv. Er kann nicht direkt mit dem König üben, der direkt dem König sagen, hör mal zu, das ist dieses gebrochenes Herz, du sollst nicht so viel an deine Frau anhaften. Das kann er nicht sagen, sonst er kann sich ärgern, wenn der König sich ärgert, viele Probleme. Dann, er muss sehr geschickt werden. Dann, was macht er? Er sagt den Leuten im Hof, ich kann den König heilen. Was können wir machen? Machen Sie bitte eine Show. Was für eine Show? Sie haben im Lande doch diese Schwertschlucker, der Expert ist in Schwert zu schlucken. Schicken Sie ihn hierher und er soll für König zeigen, diese Schwertschlucken. Dann, okay, finden Sie Schwertschlucker. Dann rufen sie den König und der Schwertschlucker. So große Schwert. Dann der König fragt den Bodhisattva, gibt es noch etwas Schwereres als das? Der Bodhisattva sagt, natürlich, lieber König, es gibt noch viel schwerere Sache. Und was ist noch schwerere Sache? Man gibt und bereut nicht. Und man gibt, bereut nicht, wenn man gibt. Man gibt, bereut nicht, nachher man gegeben hat. Und man findet Freude an Geben. Wenn sich das der König anhört, er weiß, wovon er spricht. Er denkt darüber nach und indem er ein tugendhafter König ist, sehr schnell wird er geheilt und wieder wird er, indem er von dem Bodhisattva gute Anweisungen bekommt, wie man richtig der König ohne parteilos regieren soll, dann wieder der Reich wird in Glück und Prosperität sein, indem der König auch in Glück und Prosperität lebt. So wichtig ist diese immer mit Heilmittel, die Situation zu verstehen und durch richtig die Lage schätzen, richtig die Zeichen, richtig die Symptome, die Zeichen zu verstehen. Das Wesen von Panyaparami ist, die Lage richtig einzuschätzen und dann richtige Mittel anwenden, nicht sich durch Zeichen in Irre führen lassen, sondern die Wahrheit nach mit heilenden Mitteln alle zur Wahrheit bringen. Soll ich wieder ein Beispiel geben? Sehr berühmte Beispiel in Umaga Chataka. Wir haben gesprochen von den Bedingungen von Parami ist Umaga. Umaga heißt Tunnel, Weisheit, wie man Mittel anwenden soll, um zu dem gewünschten Ziel zu kommen. In Umaga Jataka gibt es sehr bekannte Geschichte. Der Kronjuwel von der Mahosada in dieser Jataka, der Bodhisattva wird, der weise Mahosada. Osada heißt Medizin. Mahosada, große Medikament. Warum große Medikament? Weil die Weisheit ist große Medikament. Bessere Medikament gibt es nicht. Und diese große Weise, der Bodhisattva, was macht er? Diese Kronjuwel von dem König ist verloren. Dann der König hat seine Ratgeber. Dann die Ratgeber, Senaka und so weiter, die Ratgeber dann suchen im ganzen Land, bis sie finden in einem Teich, sie finden, dass diese Juwel ist am Boden von dem Teich. Dann der Hauptratgeber von dem König sagt, gleich diese Teich leer machen und sie graben in dem Teich und finden Juwel nicht. Dann sind sie sehr frustriert, indem sie Juwel gesehen haben, aber finden sie nicht. Diese Geschichte hat große Bedeutung. Dann, was macht der Bodhisattva? Er sagt, überlegt sich und sagt, bitte, bitte, wieder zurück Wasser in den Teich. Dann Teich wird wieder voll Wasser, wartet er, bis sich dieser Schlamm niedergelegt hat. Dann sieht er, diese Juwel ist wo? Im Nest von der Krähe, die auf der Palmenbaum nestet. Dann er ruft seinen Assistent, er klettert auf die Palme und er gibt gleich diese Kronjuwel dem glücklichen König zurück. Was das bedeutet? Nichts anderes als, dass die die wahre Lage der Dinge ist anderes, als es erscheint. Und der Bodhisattva immer sucht nach der, er studiert so viele Sachen, die weltliche Weisheit, die Logik, die Weisheit von den realisierten Arahats, die Weisheit von dem Buddha, damit er die, sich nicht von den Erscheinungen aus von der Erscheinungen in ihre leiten lässt, und dass er dann die Erscheinungen wahrheitsgemäß dann durchblickt. Nur dann kann er, ist er dann fähig, durch die heilenden Mittel so vielen Wesen zur Klarheit zu bringen. Aber er muss immer untersuchen, immer untersuchen. Soll ich noch eine Geschichte? Dann heute, gestern haben wir viel Abhidhamma gesprochen, heute noch eine Geschichte von Weisheit. Wie Weisheit ist, dass man sich nicht von den Erscheinungen in Irre führen lässt, sondern immer nachfragt, immer untersucht nach den wahren Zeichnen und nach der wahrheitsgemäß dann untersucht die wahre Lage von der Dinge, von der Dingen. Und was geschieht? Es gibt Chula Kalinga Jataka. Na prima. Chula Kalinga Jataka. Das über Weisheit von Sariputta. Der gute Sariputta wird in früheren Leben, indem er so weiß ist, er war immer weiß, es ist nicht, dass er plötzlich weise geworden ist. In vielen, vielen Leben hat der gute Sariputta Weisheit geübt. Und auch in diesem Leben, in Chula Jataka, er ist sehr weise Ratgeber von einem König, von, ich denke, von dem König von Anga. Das neben Kalinga. Kalinga ist heutzutage Orissa. Anga ist Orissa und ein Teil von Bihar. Und der König von Kalinga in seinem Leben als Sariputta, der Sariputta hat vier sehr intelligente Nonnen. Das gibt diese Geschichte. Auch in dieser Geschichte gibt es auch in Dhammapada vier sehr, sehr kluge und mit super Wissen von Dialektik Jaina-Nonnen. Er hat dann zu Buddhismus bekehrt. Diese Nonnen haben dann viele, viele Menschen durch Dialektik haben sie beeinflusst, aber der Sariputta hat sie natürlich ihre Logik demoliert, und dann sind sie zu Buddhismus bekehrt. Und jetzt diese vier Nonnen ist nichts anderes als die vier Tochter von dem König von Kalinga. Was geschieht in einem Leben ist immer verbunden mit was geschah in früheren Leben. Dieser König von Kalinga ist ein großer Kämpfer. Er liebt zu kämpfen. Und indem er so geschickt ist in Bogenschießen, in Schwert, und in Indien haben sie diese Bhima-Keule. Das ist, er hat Bizepsen so. Und er will immer kämpfen, aber jeder hat Angst vor ihm. Dann was macht er? Er hat vier schöne Tochter, dann er schickt sie mit seinen Ministern in Nebenstaaten, und wenn jemand nimmt die Tochter, dann greift er an. Das ist seine Dann die Tochter geht in ganz Indien und erobert ganz Indien so. Dann die Tochter kommt nach Anga, und der gute Sariputta sagt dem König: Lässt dich nicht beunruhigen, nimm die Tochter doch. Dann der König nimmt die Tochter, dann kommt der große Kämpfer am Grenze von Kalinga und Anga, aber lebt wer? Niemand anderes als unsere Bodhisattva. Was ist er? Er ist ein großer Seher, ein Yogi, der lebt im Wald am Grenze von Kalinga. Und was passiert? Der König von Kalinga kommt an die Grenze und will Anga angreifen. Und indem er sieht einen großen Seher da, dann er kommt zu ihm: Guruji, bitte sagen Sie mir, jetzt werde ich erfolgreich, wenn ich diese Anga, werde ich das nehmen, Anga, oder nicht? Dann der Seher sagt ihm, unsere Bodhisattva sagt ihm: Ja, Sie werden Anga nehmen, aber es gibt Vorzeichen dafür. Aber indem er so selbstsicher ist und denkt, dass er niemand kann ihn herausfordern, dann er fragt nicht mal, was für Vorzeichen gibt es dafür. Dann er vorbereitet sich, die Grenze zu überschreiten, und an der anderen Seite vorbereitet sich Armee von Anga, und der liebe Sariputta als früheren Leben als Ratgeber des Königs geht wieder zu dem Seher, unserem Bodhisattva, und fragt: Lieber Guruji, jetzt wir sind im Zustand von Krieg, der Kalinga will uns angreifen, werden Sie uns besiegen? Und er sagt: Ja, Sie werden besiegen. Was gibt es Vorzeichen dafür? Ja, es gibt Vorzeichen dafür. Guruji, bitte sagen Sie, was für Vorzeichen gibt es dafür? Er sagt: Schwarze Bulle wirft sich auf weißen Bullen, und er durch seine Horne, er bohrt, spießt ihn auf. Dann der Sariputta: Gut, danke schön. Er kehrt zurück nach Anga und dann sagt dem König: Wenn ein schwarzer Bulle kommt, sie sollen 100 beste Kämpfer auswählen, die besonders gute Kämpfer sind, besonders guten Bogenschießer. Und wenn ein schwarze Bulle erscheint, sie sollen ihn angreifen und kaputt machen. Dann die Arme sind vorbereitet. Plötzlich kommt schwarze Bulle, weiße Bulle in Feld zwischen den Armen. Und die brave Kämpfer von Anger greifen ihn an, töten ihn. Und dann der König von Kalinga, in dem er so sicher von sich ist, in dem er so sicher von seinem Sieg ist, er greift an, aber schützt nicht die Flanke. Dann der Sariputta sagt, jetzt indem sie sehr gut vorbereitet haben, dann besiegen sie Kalinga und nehmen diese vier Tochter, nehmen sie, und der Kalinga-König muss zurückziehen und nach große er ist Niederlage, er ist ganz deprimiert. Dann geht er zu dem weisen Seher und sagt: Lieber Guruji, Sie haben mir gesagt, ich werde diese Schlacht gewinnen, aber ich habe verloren. Wie ist das möglich? Sie sehen nicht richtig. Er hat gesagt: Ich habe doch gesagt, es gibt Vorzeichen dafür. Was für Vorzeichen? Dann er erzählt, dann er weiß, wenn man die Zeichen richtig studiert hat und richtig verstanden hat, alle Katastrophen kann man vermeiden, und die Katastrophen werden zu Sieg, und die unangenehmen Sachen werden zu angenehmen Sachen, indem man richtig die Zeichen von angenehmen Sachen und unangenehmen Sachen studiert hat, verstanden hat und sich darauf danach richtet. Das ist wichtige Lehre von den Jatakas, die man immer, immer überlegen muss. Die Realität ist ganz anderes als, wie wir schon gestern gesprochen haben, als es dem verwirrten Geist erscheint. Der Bodhisattva, indem er die Zeichen von verschiedenen Standpunkten analysiert, versteht, kann er dann, indem er auch die heilenden Mittel studiert, kann er dann in jede Lage, auch in sehr unangenehme Lage, als der Sieger oder als derjenige, der noch stärker wird durch Hindernisse als früher, bevor die Hindernisse zustande kamen. Das ist Prajnaparami. Also für diejenigen, die Weisheit studieren, alle Hindernisse, alle Niederlagen auch, alle Sorten von Leiden werden zu Segnen, indem man sie benutzt, um tiefer die wahre Natur der Dinge zu verstehen, als verschiedenen Ebenen von Realität. Das ist die Weisheit von dem Bodhisattva, die aus Fehlern lernen. Aus Fehlern lernen. Ausfällen lernen. Die Fehler werden zu Segnen, wenn man dann die Ware zeichnen und die wahre Natur von Realität durch Weisheitsparami lernt. Und wir kommen zurück zu unserem, also Panya hat dann drei Aspekte. Erster Aspekt ist Verständnis von diesen wahre Natur von Realität auf verschiedenen Ebenen. Zweite ist dann die heilende Mittel oder die Tugenden im Sinne von fünf Wissenschaften wissen, dass die Tugenden von Weisheit in einem zu Blüte bringen. Das ist dann dieser Aspekt von Entwicklung von den Kusala heilsamen Tugenden. Und dann dritter Aspekt ist die Anwendung von den Tugenden für Wohl der anderen. In diesem Sinne nach Yogacara Yogacara Bhumishastra, der Bodhisattva im Sinne von Weisheit hat zu lernen, sieben Sorten von Shiksha. Sieben Sorten von Lernen, kann man sagen. Shiksha, Sikha. Sieben Sorten von Lernen. Ja? Nicht Künste. Sieben Sorten von Shiksha. Erste Shiksha ist, wie man Swa-Artha, wie man sich selbst wohl tut, wie man sich selbst wie man sich selbst Gutes tut. Zweite ist Para-Artha. Er muss lernen, wie er den anderen wohl tut, in dem, was die anderen, die nicht von wohl verstehen, sie denken, dass etwas für sie wohl ist, was eigentlich für sie gar nicht wohl ist. Deswegen muss man erst richtig verstehen, wahrheitsgemäß, was für einen wohl ist, dann kann man den anderen effektiv helfen. Der Bodhisattva hilft nur den anderen, wenn er weiß, dass sie es im Sinne von Dhamma verdauen können. Wenn sie das nicht im Sinne von Dhamma nicht verdauen können, dann er wird sich nicht Mühe geben zu helfen. Wichtig zu verstehen. Das ist auch Weisheitsparami. Dann, der Bodhisattva muss wissen, wie er sich selbst zur Reife bringt. Dann, er muss auch verstehen, wie er die anderen zur Reife bringt, indem er weiß, wie er selbst sich zur Reife bringt, wie er dann auch effektiv die anderen zur Reife bringen können. Der Bodhisattva muss auch Tattva-Artha-Shiksha lernen, was wir schon erwähnt haben. Er muss lernen, was Realität ist, dann in verschiedenen Ebenen und was nicht Realität ist, was eigene Vorstellungen sind. Damit er der anderen helfen kann, er muss ganz klare Auffassung über wahre Natur der Realität haben, auch in der Welt, was in der Welt als Realität angesehen wird, was in Logik als Realität angesehen wird, was in Spiritualität für die Yogis als Realität angesehen wird, und was für die voll erwachte Buddhas als Realität angesehen wird. Und diese verschiedenen Sorten von Realität sollen dann in Harmonie sein. Der Buddha, indem er lernt, der Bodhisattva, indem er lernt, die guten Taten zu tun, ohne an die Resultate von den Taten anzuhaften, die weltliche Realität und die spirituelle Realität werden nicht in Konflikt sein. Obwohl die weltliche Realität ist das, was die höchste Realität verhielt, für einen Bodhisattva, der studiert die wahre Sachen der Dinge, die weltliche Realität und die höchste Realität werden nicht in Konflikt sein. Das ist sehr wichtig. Wie ist das möglich? Indem er die höchste Realität so darstellt, dass es nicht mit dem, was akzeptiert ist bei den Wesen, als dass es ermöglicht, bessere Verständnis von dem, was bei den nicht erleuchteten normalen Menschen als richtig oder als nützlich angesehen wird. Sehr wichtig zu verstehen. Das ist dann, er muss lernen, der Bodhisattva muss lernen, auch die Prabhava, er muss lernen, die, wir haben schon darüber gesprochen, er muss lernen, die verschiedenen Wege, wie er auch durch Kräfte, die sind die Kräfte, indem er die Samadhis und so übt, er wird die Kräfte haben, seine Ziele zu verwirklichen und die den anderen die anderen an die Wahrheit anpassen oder andere an die Wahrheit zu führen. Und dann, wir haben schon gesagt, dann diese, er muss Tattva Artha, Prabhava. Er muss die die heilende Mittel, die Wissenschaften lernen und so weiter. Damit er seine Absichten, sich selbst und die anderen zu Wohl zu führen, verwirklichen kann. Und jetzt kommen wir dann wieder zurück zu unseren, das sind die drei Aspekte von Weisheit, die man im Rahmen von Weisheitsparami sich bemühen sollte zu lernen. Und jetzt kommen wir zu Anfang diese sieben Sorten von im Geiste machen, die gemeinsam sind zu Samatha und Vipassana. Erste, wir haben schon, indem es mit Panya Parami verbunden ist, deswegen haben wir ein bisschen Umweg gemacht, damit wir erklären alle diese Zusammenhänge. Erste ist Lakshana Pratisamvedi. Wir haben gestern gesagt, er muss die durchdringen, die wahren Eigenschaften von der Realität. Im Sinne von Samatha und im Sinne von Vipassana. Das haben wir gestern schon erklärt. Im Sinne von Samatha heißt es, wir haben schon gestern erklärt, lieber Hans, was hast du zu tun? Er hat zu verstehen, dass diese Sinnen, die damit er Samadhi erfolgreich üben kann, er muss verstehen, dass diese Sinnen Erfahrung oder Sinnen Vergnügungen oder Sinnen nicht Sinnen Vergnügungen, die sich verlassen nur bloß als Sinnen Sinnenebene von Erfahrung, diese, die auf fünf Sinnenorganen basiert ist, ist grob und ist mit groben Geist verbunden. Wenn man an sie anhaftet, dann der Geist wird grob, wird unfähig zu Unterscheidung der Dinge wahrheitsgemäß, wird verwirrt, wird keine Konzentration haben, keine Weisheit haben. Indem diese Erfahrung ist immer verbunden mit zerstreutem Geist. Damit er erfährt feinere, Erfahrung, feinere Gefühl, feinere Wahrnehmung. Hm? Gefühle, die mit Sinnenerfahrung verbunden sind, sind grobe Gefühle. Die Gefühle, die mit feineren Erfahrung verbunden sind, sind feinere Gefühle. Und feinere Gefühle sind mit feinerer Wahrnehmung, mit feinerer Weisheit verbunden. So muss man überlegen. Auch indem Anhaftung an grobe Erfahrung mit Anhaftung an grobe Zustand von Existenz auch verbunden ist. Jemand, der sich in Samadhi üben möchte, er muss das durch Hören, Weisheit von Hören und Weisheit von Nachdenken richtig verstehen. Nur dann wird er erfolgreich sein in Bhavana. Bhavana heißt Kultivierung. Im Sinne von Vipassana, er muss verstehen sehr klar, dass was die wahre Inhalte von Erfahrung sind. Die fünf Aggregate von Existenz und so weiter, Nama, Rupa und so weiter. Und natürlich auch die Soheit. Was besonders wichtig ist für diejenigen, die den Weg von Bodhisattva gehen möchten. Alle diese Elemente von wahren Realität erscheinen in Soheit und sind von Soheit nicht zu trennen. Das ist zu verstehen. Wenn man das verstanden hat, wird man dann Entscheidung treffen können, Das ist dann zweite im Geiste machen, das wir gestern erklärt haben. Im Geiste machen im Sinne von Entscheidung. Entscheidung zu bleiben im Sinne von Shamatha bei den nicht differenzierten Bild von dem Objekt im Geiste im Sinne von Vipassana, bei dem differenzierten Bild im Geiste. Diese zweite Entscheidung, die zweite Entscheidung ist Schlüssel für Bhavana. Ohne diese Entscheidung kein Bhavana ist möglich. Und wir haben gesagt, indem man diese Entscheidung macht und dabei steht, dann sammelt sich was? Die Kraft von Achtsamkeit. Ohne diese Entscheidung, die Kraft von Achtsamkeit wird nicht zu Reife kommen können. Dann dritte im Geiste machen, gestern haben wir schon erklärt, ist Pravivekya Manasikara. Pravivekya Manasikara, indem man diese Entscheidung getroffen hat, zu bleiben entweder bei den undifferenzierten oder differenzierten Bild im Geiste, wird man dann imstande sein, die Unreinheiten, die groben Unreinheiten im Geiste zu beseitigen. Die groben Unreinheiten des Geistes, wenn sie beseitigt sind, kommt dann im Sinne von Vipassana, kommt dann Vierte im Geiste machen. Vierte im Geiste machen ist Ratisangraha, die in dem der Yogi mit Achtsamkeit bei dem Objekt bleibt und verlässt nicht Objekt. Wir haben darüber gesprochen, schon im Rahmen von den neun Bleiben von Samatha, indem durch Achtsamkeit er sich bei dem Objekt etabliert hat und geht nicht weg von dem Objekt. Er zähmt den Geist. Zähmt den Geist ist dann Pravivekya im Geiste machen, im Sinne von Pravivekya. Er isoliert den Geist von den groberen Formen von Schweben und Senken des Geistes. Wenn das geschieht, kommt Freude. Rati. Rati heißt Entzückung, Freude. Und diese Freude, indem diese Freude sich akkumuliert, wie kann sich diese Freude akkumulieren? Nur indem diese zweite Kraft, Kraft von Wissensklarheit, die durch Achtsamkeit bedingt ist, zum Ausdruck kommt. Zweite Kraft oder vierte Kraft? Bitte? Wissensklarheit, praktisch mal vierte Kraft. Vierte Kraft, ja. Aber in dem Sinne von Entfernung von den Unreinheiten geschieht noch nicht effektiv mit Kraft von Hören und Kraft von Überlegen. Es erscheint nur effektiv mit Kraft von Achtsamkeit. Dann in diesem Sinne ist es zweite Kraft. Nur durch Bhavana werden dann effektiv die Unreinheiten geseitigt. Sie können nicht, indem man nicht entschieden hat, bei dem Meditationobjekt zu bleiben, werden die Unreinheiten nicht effektiv beseitigt können. Auch wenn man gut überlegt hat und gut nachgedacht hat, solange man nicht Entscheidung getroffen hat, bei dem Objekt zu bleiben, wird man nicht imstande sein, die grobere Unreinheiten des Geistes zu beseitigen. Die grobere Unreinheiten des Geistes werden nur beseitigt, wenn die Achtsamkeit zur Reife kommt. Dann die mittlere, wie wir schon gesagt haben, die mittlere Unreinheiten des Geistes werden beseitigt, indem diese Freude gesammelt wird im Sinne, dass es Kontinuität hat. Wenn Achtsamkeit und Wissensklarheit Kontinuität hat, wenn Wissensklarheit zur Reife kommt, in dem Sinne, dass wann immer der Meditierende äh, Wissensklarheit gibt, er weiß, dass Geist hat Tendenz zu schweben oder zu sinken, und er kann das dann effektiv beseitigen. Nicht durch Kraft, sondern durch Wissensklarheit. Wenn man Licht in den Raum bringt, dann wenn Licht wird sehr klar, und Weisheit, Sampojanya ist nichts anderes als Weisheit, wenn Weisheit, Licht der Weisheit klarer scheint, dann sieht man noch feinere Formen von Unreinheiten des Geistes, bevor sie Chance haben, sich zu entwickeln. Man wird sie entdecken können. Und dieser Prozess ist verbunden auch mit Sammeln von der Freude an Meditation. In diesem Zustand, der Meditierende hat große Freude an Meditation, hat große Entzückung, kann man sagen. Das gibt ihm Energie, und das hat auch Kraft, indem es mit Wissensklarheit mehr zur Reife kommt. Es gibt ihm Möglichkeit, auch die mittlere Unreinheiten des Geistes zu beseitigen, indem die Freude sich gesammelt hat und hat Kontinuität. Dann fünfte im Geiste machen ist untersuchen, obwohl der Meditierende ist schon im Zustand von Kontinuität in Freude und in leichtem Gefühl, im klaren Geist, damit er auch die feinsten sehr feinen Unreinheiten des Geistes beseitigt. Er muss untersuchen, sehr detailliert untersuchen. Wenn er untersucht, dieser feinere Zustand des Geistes, das in Freude ist, er wird entdecken, dass trotz dieser Freude, es gibt noch Schwankungen, es gibt noch Tendenzen zu senken, subtile Tendenzen zu senken und zu schweben. Deswegen haben wir dann gesagt, durch Entwicklung von dieser Virya-Kraft, er wird imstande sein, durch diese Untersuchung, detaillierte Untersuchung des Geistes, er wird imstande sein, diese subtile Tendenzen zu senken, durch Wille zu beseitigen, indem Wissensklarheit schon etabliert ist, und die subtile Tendenzen zu schweben, indem Wissensklarheit etabliert ist, er wird durch Upekkha, durch Gleichmut etablieren können. Im Sinne von Intervention, mittlerer Weg zwischen Intervention und Nicht-Intervention. Wenn er so macht, dann kommt der sechste Zustand von im Geiste machen. Sechste Zustand von Geiste machen ist Prayoga Nishtha, indem seine Virya, ist gleichmäßig, er lässt durch Gleichmäßigkeit von Virya, er lässt nicht zu, dass diese feinere Tendenzen zu sinken des Geistes und zu Schweben des Geistes erscheinen. Dann er ist seine Prayoga, seine Anstrengung bei gleichmäßigen Geist, bei gleichmäßigen Objekt zu bleiben, wird erfolgreich. Und wenn es erfolgreich ist und er übt so die Kraft von Übung, wir haben gesagt, letzte Kraft, dann er bleibt im Zustand von Samadhi spontan. Das heißt, die Prayoga Nishtha Phala, die Frucht von diesem Zustand von erfolgreiche Anstrengung ist, dass der Geist wird vollkommen spontan bleiben, ohne jeglicher Zwang. Er bleibt bei dem Meditationsobjekt. Jetzt, das ist dann Entwicklung von den sieben Sorten von im Geiste machen, im Sinne von Shamatha. Wir haben gesagt, wir haben hier vier, diese sieben Sorten von im Geiste machen, sind in der Tat vier Sorten von im Geiste machen. Wenn man sich zusammengefasst hat, wie Yogacara Bhumishastra macht und eben erste im Geiste machen und auch erste und zweite bleibe von den Nein bleiben des Geistes in Shamatha, heißt, dass der Geist adaptiert sich. Im Geiste machen im Sinne von Adaption an Meditationsprozess. Das ist dann erste, was zu tun ist. Wenn Adaption da ist, wenn diese Adaption durch Entscheidung erfolgreich ist, dann gibt es in Geiste machen im Sinne von Entfernung von den Entfernung von den Unreinheiten des Geistes. In welchem im Geiste machen erscheint Entfernung von den Unreinheiten des Geistes? In dritte im Geiste machen, vierte im Geiste machen und in sechste im Geiste machen. Das sind die drei. In dritte erscheint grobe, in dritte, das heißt, Pravivekya, grobe Unreinheiten werden beseitigt, in vierten mittlere Unreinheiten werden beseitigt und in sechste die feinste Unreinheiten des Geistes werden beseitigt. Also diese drei im Geiste machen sind da, um die Unreinheiten zu beseitigen. Vierte Sorte von im Geiste machen ist im Geiste machen im Sinne von Untersuchung. Diese im Geiste machen im Sinne von Untersuchung, obwohl es sehr wichtig ist, es beseitigt nicht die Unreinheiten. Und vierte ist Sammeln von den von Freude an Meditation. Diese Sammeln von Freude an Meditation ist auch beseitigt die Unreinheiten und auch auf Funktion von unabhängige Funktion von Sammeln von Freude. Auf eine Seite es sammelt Freude, auf andere Seite es beseitigt die Unreinheiten. Zwei Funktionen da. Also diese sieben im Geiste machen haben diese vier Funktionen. So soll man das zusammenfassen. Und die Weisheit Aspekt, wir haben noch nicht erklärt. Wir werden das vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen erwähnen. Was ist sieben? Was ist sieben? Sechs habe ich gleichmäßig die Ferien. Und was ist sieben? Sechste ist, die Anstrengung ist, Anstrengung ist erfolgreich. Ist durchgeführt. Wird gleichmäßig, Anstrengung ist erfolgreich. Dann Resultat von das ist, dass Geist hat volle Spontaneität. Das ist dann Frucht von Erfolg in Anstrengung. Aber spitze Samadhi. Normale, indem wir die Jhanas erleben, wir müssen unbedingt über diese sieben Stufen gehen. Aber diese Stufe sieben für den unerfahrenen Yogis bleibt nicht sehr lange. Aber er muss unbedingt durch diese Stufe gehen, damit er in Samadhi eingeht. In Jhana. Okay, wir haben Zeit überschritten. 10 Minuten. Ist das klar? Endlich die sieben Minuten, wenn man sich da was. Ist das klar, ja? Das ist schwierig, weil es so viele Sachen zusammen verbunden sind. Die kommen auch in Weisheit, in Vipassana, aber auf andere Ebene.